Eine Gruppe von Freunden trifft sich und Susie Smart entdeckt ihre Fähigkeiten wieder. Sie befinden sich jetzt in einer Höhe von 1000 Meilen über dem Planeten Delmak O, drang es aus dem Kopfhörer an Ben Tall Chiefs Ohr. Schalten Sie bitte auf Autopilot. Ach was, ich kann das Ding selber landen, sagte Ben in das Mikrofon. Neugierig blickte er auf die Welt unter ihm und überlegte, was die Farben, die er dort sah, zu bedeuten hatten. Offensichtlich nicht viel Vegetation, dachte er, aber Wolken. Also eine natürliche Atmosphäre. Nun, damit ist zumindest eine meiner vielen Fragen beantwortet. Er fühlte sich entspannt und zuversichtlich. Doch dann fiel ihm eine weitere Frage ein, die ihm in regelmäßigen Abständen Kopfzerbrechen bereitete. Und das hatte eher einen ernüchternden Effekt. War es eine Gottwelt? Er landete ohne Schwierigkeiten, streckte sich, gähnte, löste seinen Sicherheitsgurt und stand auf. Noch etwas unsicher auf den Beinen, ging er zur Luftschleuse und öffnete sie. Dann kehrte er in das Cockpit zurück, um den Antrieb abzustellen. Zugleich schaltete er auch die Sauerstoffversorgung der Kabinen ab. Das war dann wohl alles. Er kletterte die Metallsprossen hinunter und sprang schwerfällig auf die Oberfläche des Planeten. In der Nähe des Landefeldes stand eine Reihe flacher Häuser, die untereinander verbundenen Wohneinheiten der kleinen Kolonie. Und er sah, wie eine Gruppe von Leuten auf die Kapsel zukam, offenbar um ihn zu begrüßen. Er winkte, wobei er das Gefühl der ledernen Pilotenhandschuhe ebenso genoss, wie die beträchtliche Steigerung seines Selbstbewusstseins durch den schweren Raumanzug. »Hallo«, rief eine weibliche Stimme. »Hallo«, erwiderte Ben. Er musterte die junge Frau. Sie trug einen dunklen Kasak mit dazu passenden Hosen, was wie eine Art Arbeitsuniform wirkte. Auch das rundliche, sommersprossige Gesicht sah ziemlich gewöhnlich aus. Er schlenderte auf sie zu und fragte, »Ist das eine Gottwelt?« »Nein, keine Gottwelt.« Sie machte eine unbestimmte Geste in Richtung Horizont. »Aber ein paar sonderbare Dinge gibt's hier trotzdem.« Dann streckte sie ihm lächelnd die Hand entgegen. »Ich bin Betty Jo Byrne, Linguistin. Sie müssen Mr. Tallchief oder Mr. Morley sein. Alle anderen sind schon hier.« »Tallchief.« »Wie schön. Ich mache Sie gleich mit den anderen bekannt. Dieser ältere Herr hier ist Bert Kossler, unser Verwalter.« »Nett, Sie kennenzulernen, Mr. Kossler.« Ben gab dem Mann die Hand. »Ganz meinerseits«, erwiderte Kossler. »Das ist Maggie Walsh, unsere Theologin.« »Freut mich, Miss Walsh. Händedruck.« »Ein hübsches Mädchen.« »Mich auch, Mr. Tallchief.« »Ignaz Fuck, Thermoplastiker.« »Hallo.« »Ein übertrieben männlicher Händedruck. Mr. Fuck war Ben nicht sonderlich sympathisch.« »Dr. Milton Bubble, der Arzt der Kolonie.« »Schön, Sie kennenzulernen, Dr. Bubble.« Bubble, etwas klein geraten, aber dafür ziemlich umfangreich, trug ein grell buntes, kurzärmliches Hemd. Sein Gesichtsausdruck war schwer zu durchschauen, hatte aber etwas irgendwie Unangenehmes. Toni Dunkelwelt, Fotograf und Bodenprobenexperte. Freut mich. Das hier ist Wade Fraser, unser Psychiater. Ein langer, etwas zu herzlicher Händedruck mit Frasers feuchten, schlaffen Fingern. Glenn Belsnor, Elektronik- und Computerfachmann. Hi. Eine trockene, schwielige, tüchtige Hand. Dann kam eine hochgewachsene, ältere Frau, gestützt auf einen Stock, langsam auf ihn zu. Mr. Tallchief. Sie reichte ihm eine magere, federleichte Hand. Ich bin Roberta Rockingham, Soziologin. Es ist so schön, dass Sie nun auch da sind. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ben musterte das fahle, doch feingeschnittene Gesicht der Frau. Die Roberta Rockingham? Er empfand echte Freude, sie kennenzulernen, war aber auch ziemlich verwirrt. Hatte er doch angenommen, die große alte Dame sei schon vor Jahren gestorben. Und das hier ist die Sekretärin der Kolonie, Susie Dumm. Freut mich, Sie kennenzulernen, Miss... Er zögerte. Smart, sagte das Mädchen. Volle Brüste. Wunderbare Figur. Susanne Smart. Die Kollegen finden es, wer weiß wie witzig, mich Susi dumm zu nennen. Sie reichte ihm die Hand. »Möchten Sie sich gleich mal hier umsehen, Mr. Tall Chief?« fragte Betty Jo Byrne dann. Ben schüttelte den Kopf. »Zunächst würde ich gerne den Zweck dieser Kolonie erfahren. Man hat mir nichts darüber mitgeteilt.« »Uns auch nicht«, sagte die berühmte Soziologin. Sie kicherte leise. »Wir haben jeden gleich bei der Ankunft mit dieser Frage konfrontiert. Doch niemand wusste etwas. Mr. Morley, der Einzige, der noch fehlt, er wird wohl auch keine Ahnung haben. Und was dann?« »Nun, in der Beziehung brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, denke ich«, wandte sich Glenn Bells nur der Computerexperte an Ben. »Unsere Auftraggeber, wer immer sie sind, haben vorgesorgt. Sie haben einen kleinen Satelliten in eine Umlaufbahn um Delmak O gebracht. Er umkreist den Planeten 5-mal pro Tag. Nachts kann man ihn vorüberziehen sehen. Wenn der letzte Kolonist eintrifft, also Morley, sollen wir per Funk das Audiogerät an Bord des Satelliten aktivieren. Die Aufzeichnung wird uns dann unsere Instruktionen liefern. Und eine Erklärung, warum wir hier sind. Alles, was wir wissen wollen, mit Ausnahme von, wie stellt man die Kühlanlage kälter ein, damit das Bier nicht so warm ist. Aber vielleicht sagen Sie uns das auch noch.«